Die Armee und Bevölkerung der DVRK, die die gemeinsame Erklärung des Ministeriums für Staatsschutz, des Ministeriums für Volkssicherheit und der Zentralen Staatsanwaltschaft der DVRK gehört haben, sind mit dem Willen dazu erfüllt, die extremen Verbrecher unbarmherzig zu vernichten. Der Offizier der koreanischen Volkstruppen des Innern, Han Song-guk, sagte, um ihre unreinen Ambitionen auf die Vereinigung der Staatsordnungen zu verwirklichen, haben die Verräterin Park Geun-hye und die Bande um Lee Byung-ho allerlei Umtriebe verübt und wagemutig hinter listige Ränke für die Beseitigung des Führungsgremiums der DVRK geschmiedet. Sie seien die Verbrecher der Spitzenklasse, die nach dem Strafgesetz der DVRK die schwerste strafrechtliche Verantwortlichkeit zu tragen haben. Man solle sie selbstverständlich zum Tode verurteilen. Der Sekretär des Zentralvorstandes des Kommunistisch-Kim Jong-listischen Jugendverbandes, Park Chol-min, die Arbeiterin der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk, Park Il-zu und der Bauer des genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebes Unha im Kreis Onsen, Park Il-min, meinten, sie seien sehr empört über die Schurken wie Park Geun-hye und Lee Byung-ho, die noch am Leben bleiben. Die verruchtesten Verräter, die wie besessen versucht haben, die Sonne am Himmel zu bedecken, solle man im Namen des Volkes sofort bestrafen.